Abschnitt 4 aus Oliver Twist, Band 1 von Charles Dickens, übersetzt von H. Roberts. Diese LibriVox-Aufnahme ist lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. 9. Kapitel. Weitere Mitteilungen über den alten Herrn und seine hoffnungsvollen Zöglinge. Es war schon spät am folgenden Morgen, als Oliver aus einem langen, festen Schlummer erwachte, doch vorerst nur zu jenem Mittelzustande zwischen Schlaf und Wachen, in welchem man sich noch nicht vollkommen ermuntern kann und doch alles hört und sieht, was umher vorgeht. Der Jude war außer Oliver allein im Zimmer. Er schlurfte seinen Kaffee, setzte das Geschirr nach einiger Zeit zur Seite, stand eine Weile am Kamin, wie wenn er nicht wüsste, was er zunächst vornehmen sollte, blickte darauf nach Oliver hin und rief ihn bei Namen. Oliver antwortete nicht und schien noch zu schlafen. Der Jude horchte, ging zur Tür, schob den Riegel vor und nahm darauf, wie es Oliver schien, aus einer Vertiefung des Fußbodens eine kleine Schachtel heraus und stellte sie auf den Tisch. Seine Augen glänzten, als er sie öffnete und in die Schachtel hineinschaute. Er setzte sich und nahm eine goldene, von Diamanten funkelnde Uhr heraus. »Aha«, murmelte er mit einem entsetzlichen Lächeln. »Verdammt pfiffige Bestien und courageux bis zum letzten Augenblick, sagten mit keinem Sterbenswörtchen dem alten Pfarrer, wo sie wären, verkappten den alten Faggin nicht.« Anmerkung des Übersetzers, verkappten gleich verraten. »Und was hätt's ihnen geholfen? Der Strick wäre doch geblieben fest, hätten gebaumelt keinen Augenblick später. Nein, nein, wackre Bursche, wackre Bursche!« Er legte die Uhr wieder in die Schachtel, nahm mehrere andere und dann Ringe, Armbänder und manche Kostbarkeiten heraus, deren Namen oder Gebrauch Oliver nicht einmal kannte, und beäugelte sie mit gleichem Vergnügen. Hierauf legte er ein sehr kleines Geschmeide in seine flache Hand und schien lange bemüht zu lesen, was darin eingegraben sein mochte. Endlich ließ er es, wie am Erfolge verzweifelnd, wieder in die Schachtel hineinfallen, lehnte sich zurück und murmelte, »Was es doch ist für eine hübsche Sache ums Hängen!« Tote bereuen nicht, bringen ans Licht keine dummen Geschichten. Selbst die Aussicht auf den Galgen macht sie keck und dreist. Es ist sehr schön fürs Geschäft. 5 aufgehangen in einer Reihe und keiner übrig zu teilen, mit mir oder zu lämmern. Er blickte auf, seine schwarzen stechenden Augen begegneten Olivers Blicken, die in einer stummen Neugier auf ihn geheftet waren, und er gewahrte sogleich, dass er beobachtet worden war. Er drückte die Schachtel zu, griff nach einem auf dem Tische liegenden Messer und sprang wütend und am ganzen Leibe zitternd auf. »Was ist das?« rief er. »Warum passest du mir auf? Warum bist du wach? Was hast du gesehen? Sprich, Bube, sprich, sprich, so lieb dir dein Leben ist.« »Ich konnte nicht mehr schlafen«, erwiderte Oliver bestürzt. »Es tut mir sehr leid, wenn ich sie gestört habe, Sir.« »Hast du nicht schon seit einer Stunde gewacht?« zürnte der Jude. »Nein, Sir, nein, wahrlich nicht«, sagte Oliver. »Ist's auch wahr«, rief der Jude mit noch drohenderen Gebärden. »Auf mein Wort, Sir«, versicherte Oliver. Schon gut«, fuhr der Jude auf einmal sein gewöhnliches Wesen wieder annehmend fort. »Ich weiß es wohl, wollte dich nur erschrecken, auf die Probe stellen. Du bist ein wackerer Junge, Oliver.« Er rieb sich kichernd die Hände, blickte jedoch unruhig nach der Schachtel hin. »Hast du gesehen, die hübschen Sachen?« fragte er nach einigem Stillschweigen. »Ja, Sir.« »Ah«, rief der Jude erblassend aus, »Sie sind mein Eigentum, Oliver, mein kleines Eigentum, alles, was ich besitze für meine alten Tage. Man schilt mich einen Geizhals, aber ich muss doch leben.« Oliver dachte, der alte Herr müsse wirklich ein Geizhals sein, denn er würde sonst nicht, obgleich im Besitz solcher Schätze, so erbärmlich wohnen. Indes meinte er, seine Liebe zu Jack und den anderen Knaben möchte ihn wohl viel Geld kosten. Er fragte schüchtern, ob er aufstehen dürfe. Der Jude hieß ihn Wasser zum Waschen aus dem dastehenden Steinkruge holen, und als Oliver es geschöpft hatte und sich umdrehte, war die Schachtel verschwunden. Er hatte sich kaum gewaschen, als der Baldoberer nebst einem der Knaben eintrat, die Oliver am vorigen Abend hatte rauchen sehen. Jack stellte ihm seinen Begleiter, Charlie Bates, förmlich vor, und alle vier setzten sich zum Frühstück, das Jack in seiner Hutkrone mitgebracht. »Ich hoffe, dass ihr heute Morgen gearbeitet habt«, sagte der Jude zu Jack, nach Oliver blinzelnd. »Tüchtig«, lautete die Antwort. »Wie Drescher«, setzte Charlie Bates hinzu. »Ah, ihr seid gute Jungen. Was hast du mitgebracht, Baldoberer?« »Ein paar Brieftafeln«, erwiderte Jack und reichte ihm eine rote und eine grüne. Der Jude öffnete beide und durchsuchte sie mit bebender Begier. »Nicht so schwer, als sie sein könnten«, bemerkte er, »aber doch artige Arbeit, recht artige Arbeit, nicht wahr, Oliver?« »Ja, wahrlich, Sir«, antwortete Oliver, worüber Charlie Bates zur großen Verwunderung Olivers laut zu lachen anfing. »Was hast du denn mitgebracht, Charlie?« fragte der Jude. »Schneichen«, erwiderte der Master Bates und wies vier Taschentücher vor. Der Jude nahm sie in genauen Augenschein. »Sie sind sehr gut«, sagte er. »Du hast sie aber nicht gezeichnet gut. Die Buchstaben müssen wieder ausgelöst werden, und das soll Oliver lernen. Willst du, Oliver?« »Wenn Sie es befehlen, gern, Sir«, war Olivers Antwort. »Möchtest du mir wohl ebenso leicht Taschentücher anschaffen können wie Charlie?« »Warum nicht, wenn Sie es mir lehren wollen, Sir?« Charlie brach abermals in ein ausgelassenes Gelächter aus und wäre dabei fast erstickt, da er eben einen Bissen zum Munde geführt hatte. »Er ist gar zu allerliebst grün«, rief er, endlich gleichsam zur Entschuldigung seines unhöflichen Benehmens aus. Der Baldoberer bemerkte, Oliver würde seinerzeit schon alles lernen. Der Jude sah Oliver die Farbe wechseln und lenkte daher das Gespräch auf einen anderen Gegenstand. Er fragte, ob viele Zuschauer bei der Hinrichtung gewesen wären, und Oliver wurde noch verwunderter, denn aus den Antworten Jacks und Charlies ging hervor, dass sie beide zugegen gewesen waren, und es war ihm unerklärlich, wie sie desungeachtet so fleißig hatten arbeiten können. Als das Frühstücken beendet war, spielten der muntere alte Herr und die beiden Knaben ein äußerst sonderbares und ungewöhnliches Spiel. Der alte Herr steckte eine Dose, eine Brieftafel und eine Uhr in seine Taschen, eine Brustnadel in sein Hände, hing eine Uhrkette um den Hals, knöpfte den Rock dicht zu, ging auf und ab, blieb bisweilen stehen, als wenn er in einen Laden hineinsähe, blickte beständig umher, als wenn er Furcht vor Dieben hegte, befühlte seine Taschen, wie um sich zu überzeugen, ob er auch nichts verloren hätte, und machte das alles so spaßhaft und natürlich, dass Oliver lachte, bis ihm die Tränen über die Wangen hinabliefen. Die beiden Knaben verfolgten unterdessen den Alten und entschwanden, wenn er sich umdrehte, seinen Blicken mit der bewundernswürdigsten Behendigkeit. Endlich trat ihm der Baldoberer wie zufällig auf die Zehen, während Charlie Bates von hinten gegen ihn anrannte, und sie entwendeten ihm dabei Taschentuch, Uhr, Brustnadel und so fort so geschickt, dass Oliver kaum ihren Bewegungen zu folgen vermochte. Fühlte der alte Herr eine Hand in einer seiner Taschen, so war der Dieb gefangen, und das Spiel fing von vorn wieder an. Es war mehrere Male durchgespielt, als zwei junge Damen erschienen, um die jungen Herren zu besuchen. Die eine hieß Betsy, die andere Nancy. Ihr Haar war nicht in der genauesten Ordnung, ihre Schuhe und Strümpfe schienen nicht im besten Zustande zu sein. Sie waren vielleicht nicht eigentlich schön, hatten aber viel Farbe und ein kräftiges, munteres Aussehen. Ihre Manieren waren sehr frei und angenehm, und so meinte Oliver, dass sie sehr artige Mädchen wären, was sie auch ohne Zweifel waren. Sie blieben lange. Es wurde geistiges Getränk gebracht, da die jungen Damen über innerliche Kälte klagten, und die munterste Unterhaltung entspann sich. Endlich erinnerte sich Charlie Bates, dass es Zeit sei, auszugehen. Der gute alte Herr gab ihm und dem Baldoberer verschiedene Anweisungen und Geld zum Ausgeben, worauf sie sich nebst Beth und Nancy entfernten. »Ist nicht ein angenehmes Leben, das meine Knaben führen?« sagte Fagin. »Sind sie denn auf Arbeit ausgegangen?« fragte Oliver. »Allerdings«, erwiderte der Jude, »und sie arbeiten den ganzen Tag unverdrossen, wenn sie nicht werden gestört. Nimm sie dir zum Muster, mein Kind, tu alles, was sie dir heißen, und folg jederzeit ihrem Rat, besonders dem des Baldoberers. Er wird werden ein großer Mann und auch aus dir machen einen großen Mann, wenn du dir ihn zum Vorbilde nimmst. Hängt mein Taschentuch aus der Tasche, mein Lieber?« »Ja, Sir«, sagte Oliver. »So sieh einmal zu, ob du es herausziehen kannst, ohne dass ich's fühle, wie du's vorhin gesehen hast von den beiden.« Oliver erinnerte sich genau, wie er es Jack hatte tun sehen, und tat es ihm nach. »Ist's heraus?« »Hier ist es, Sir.« »Du bist ein kluger Knabe«, sagte der alte Herr, ihm die Wange klopfend. »Ich habe niemals gesehen ein anstelligeres Kind. Da hast du einen Schilling. Fährst du sofort, so wirst du der größte Mann werden deiner Zeit. Doch ich will dir jetzt zeigen, wie man herauslöst die Buchstaben.« Oliver konnte gar nicht begreifen, wie er ein großer Mann dadurch werden könne, dass er dem alten Herrn das Tuch aus der Tasche zöge, meinte jedoch, dass es der so viel Ältere besser wissen müsse als er, und war bald eifrig mit seinen neuen Studien beschäftigt. 10. Kapitel. Oliver gewinnt Erfahrung um einen hohen Preis. Oliver blieb 8 bis 10 Tage in dem Zimmer des Juden, wurde fortwährend beschäftigt, Zeichen aus Taschentüchern herauszulösen, und nahm bisweilen an dem beschriebenen Spiele teil, das täglich gespielt wurde. Er fing immer mehr an, sich nach frischer Luft zu sehnen, und bat den alten Herrn mehrmals auf das Dringendste, ihn mit seinen beiden Kameraden zum Arbeiten ausgehen zu lassen. Endlich wurde ihm eines Morgens die Erlaubnis erteilt, unter Jacks und Charlies Aufsicht auszugehen. Sie gingen und gerieten sogleich in ein sehr faulenzerisches Schlendern, was Oliver höchlichst missbilligte, eingedenk der vielfachen Warnungen des alten Herrn vor dem verderblichen Müßiggange. Der Baldoberer verübte mannigfachen Mutwillen an Knaben, und Charlie erlaubte sich sogar die Heiligkeit des Eigentums zu verletzen, wenn er an einem Apfel- oder Zwiebelnkorb vorüberging. Oliver war daher schon im Begriffe, unwillig heimzukehren, als seine Begleiter auf einmal anfingen, sich äußerst geheimnisvoll zu benehmen, wodurch er von seinem Vorhaben abgelenkt wurde. Sie umschlichen einen alten Herrn, auf den sie ihn aufmerksam gemacht hatten, ohne seine Fragen anders als durch einige ihm unverständliche Worte und Winke zu beantworten. Er hielt sich einige Schritte hinter ihnen und stand endlich, unschlüssig, ob er weitergehen oder sich zurückziehen solle, verwundert zuschauend da. Der alte Herr sah sehr respektabel aus, trug Puder in den Haaren und eine goldene Brille. Er hatte sich vor einen Bücherladen hingestellt, ein Buch zur Hand genommen, las darin sein spanisches Rohr unter dem linken Arme und hörte und sah offenbar nicht, was um ihn her vorging. Wer beschreibt Olivers Bestürzung, als der Baldoberer dem alten Herrn das Tuch aus der Tasche zog, es Charlie Bates reichte, und als darauf beide spornstreichs davonliefen? Im Augenblick war ihm das Geheimnis der Taschentücher, Uhren und Kleinodien klar. Das Blut stockte ihm in den Adern, ihm schwindelte vor Furcht und Schrecken, und ohne zu wissen, was er tat, lief er seinen Kameraden nach, so schnell seine Füße ihn tragen mochten. In demselben Augenblicke griff der alte Herr nach seinem Tuche in die Taschen, vermißte es, drehte sich rasch um, sah Oliver laufen und erhob den Ruf: »Halt den Dieb!« Den magischen Ruf, auf welchen sofort alles lebendig wird, der Krämer aus seinem Laden auf die Straße stürzt, der Gemüsehändler seinen Korb, der Milchmann seinen Eimer, der Pflasterer seine Bicke, der Schulknabe seine Bücher stehen lässt, zur Seite setzt, wegwirft und nachläuft. Jack und Charlie hatten Aufsehen zu vermeiden gewünscht und waren daher nur bis um die nächste Ecke gelaufen, worauf sie sich unter einem Torwege neugierigen Blicken zu entziehen suchten. Sobald sie das Geschrei »Halt den Dieb« vernahmen, stimmten sie aus allen Kräften ein und schlossen sich wie gute Bürger den Verfolgern an. Diese Anwendung des großen Naturgesetzes der Selbsterhaltung war Oliver vollkommen neu. Er wurde noch mehr verwirrt und bestürzt und verdoppelte seine Eile, sah sich indes nach einiger Zeit eingeholt und wurde obenein zu Boden geschlagen. In wenigen Augenblicken war ein zahlreicher Haufen um ihn versammelt. »Drückt ihn doch nicht tot! Verdient er's besser? Wo ist der bestohlene Herr? Da kommt er schon. Macht Raum für den Herrn. Ist dies der Bursch, Sir?« »Ja.« Oliver lag da mit Schmutz bedeckt, blutend aus Nase und Mund und starrte betäubt und geängstet umher. »Ich fürchte, dass es der Knabe ist«, sagte der Herr sehr milde. »Das fürchten Sie«, wurde gemurrt, »der ist auch wohl der Rechte.« »Der arme Kleine hat sich beschädigt«, fuhr der Herr fort. »Das hab ich getan«, fiel ein vierschrötiger Mensch hervortretend ein, »traf ihn grad mit der Faust auf die Schnauze. Ich habe ihn aufgehalten für Sie, Sir.« Er zog greinend den Hut, eine Belohnung seiner Dienstfertigkeit erwartend, allein der alte Herr blickte ihn unbillig an und hätte sich offenbar gern entfernt, als sich ein Polizeidiener hindurchdrängte, Oliver beim Kragen fasste und trotz der mitleidigen Verwendung des alten Herrn vom Straßenpflaster emporriss und sehr unsanft schüttelte. »Tun Sie ihm nichts zuleide«, sagte der menschenfreundliche Herr und folgte wohl oder übel dem Polizeidiener, der Oliver unter lautem Hussa des Haufens vorzog. 11. Kapitel. Wie Mr. Fang die Gerechtigkeit handhabte. Der Diebstahl war im Bezirke eines sehr bekannten Polizeiamtes begangen. Angelangt wurde Oliver vorläufig in ein kellerartiges Gemach eingeschlossen, das über alle Beschreibung schmutzig war, denn 6 Betrunkene hatten es fast 3 Tage inne gehabt. Doch das will nichts sagen. Sperrt man doch Tag für Tag und Nacht für Nacht Männer und Weiber um der geringfügigsten, leichtfertigsten Anschuldigung willen in Spelunken ein, gegen welche die Zellen der schwersten und bereits verurteilten Verbrecher im Newgate-Gefängnisse für Prunkgemäßer gelten könnten. Der alte Herr sah Oliver mitleidig und wehmütig nach. »Es liegt ein Ausdruck in den Zügen des Knaben, der mich ja ganz wunderbar ergreift«, sprach er bei sich selbst. »Sollte er nicht unschuldig sein? Er sah aus, als wenn er, ist mir's doch in der Tat, als wenn ich dieses Gesicht oder ein ganz ähnliches schon gesehen hätte.« Er sann und sann, rief sich die Züge seiner Freunde, Feinde und Bekannten, alter und neuer, längst vergessener, längst im Grabe ruhender vor die Seele, vermochte sich aber dennoch keines zu entsinnen, mit welchem Oliver Ähnlichkeit gehabt hätte. »Nein, es muss Einbildung sein«, sagte er endlich seufzend und kopfschüttelnd. Er wurde gerufen. Oliver saß schon da. Mr. Fang, der Polizeirichter, war in die Lektüre eines Zeitungsblattes vertieft. Mr. Fangs Antlitz hatte den Ausdruck der Härte und war sehr rot. Wenn er nicht mehr zu trinken pflegte, als ihm gut war, so hätte er gegen sein Gesicht eine Injurienklage anstellen können und sicher würden ihm beträchtliche Entschädigungsgelder zuerkannt sein. Der alte Herr verbeugte sich ehrerbietig. »Hier ist mein Name und meine Adresse, Sir«, sagte er und reichte Mr. Fang seine Karte. Mr. Fang war übler Laune und blickte verdrießlich auf. »Wer sind Sie?« Der alte Herr wies ein wenig erstaunt auf seine Karte. Mr. Fang stieß sein Zeitungsblatt nebst der Karte verächtlich zur Seite. »Gerichtsdiener, wer ist dieser Mensch?« »Sir, ich heiße Brownlow«, fiel der alte Herr mit dem Anstande eines Gentleman und also in starkem Kontrast zu Mr. Fang ein. »Erlauben Sie, dass ich um den Namen des Richters bitte, der einen anständigen Mann ohne alle Veranlassung im Gerichtslokale beleidigt?« »Gerichtsdiener, Herr Stefang, wessen ist dieser Mensch angeklagt?« »Er ist nicht angeklagt, Ihr Edeln, sondern erscheint als Ankläger des Knaben.« Seine Edeln wusste das sehr wohl, konnten jedoch auf die Weise ganz sicher unangenehme Dinge sagen. »Er scheint als Ankläger des Knaben, so«, sagte Fang, Brownlow verächtlich von Kopf bis zu Füßen betrachtend. »Nehmen Sie ihm den Eid ab.« »Bevor das geschieht, muss ich mir ein paar Worte erlauben«, fiel Brownlow ein. »Ich würde nämlich, ohne dass es mir wirklich widerfahren wäre, niemals geglaubt haben.« »Halten Sie den Mund, Sir«, unterbrach ihn Fang. »Ich will und werde reden, Sir«, sagte Brownlow ebenso bestimmt. »Sie halten augenblicklich den Mund, Sir, oder ich lasse Sie hinausbringen. Sie sind ein unverschämter Mensch. Wie können Sie es wagen, einen Richter einschüchtern zu wollen?« Dem alten Herrn stieg das Blut in die Wangen. »Beeidigen Sie dieses Individuum«, rief Hang dem Schreiber zu, »ich will durchaus nichts mehr hören.« Brownlow war höchlich entrüstet, dachte aber, dass er dem Knaben schaden könne, wenn er seine Gefühle nicht unterdrückte, und legte daher den Eid ab. »Wohin geht Ihre Anklage?«, fragte ihn Fang darauf. »Was haben Sie zu sagen, Sir?« »Ich stand vor einem Bücherladen«, begann Brownlow, allein Fang unterbrach ihn. »Schweigen Sie, Sir! Wo ist der Polizeidiener? Beeidigen Sie ihn! Polizeidiener, reden Sie!« Der Polizeidiener berichtete mit gebührender Unterwürfigkeit, wie er den Knaben gefunden und wie er ihm die Taschen durchsucht und nichts gefunden habe. Mehr wisse er nicht. »Sind Zeugen vorhanden?«, fragte Fang. »Nein, Ihr Edeln.« Fang saß ein paar Minuten schweigend da, wendete sich darauf zu Brownlow und sagte in großer Hitze: »Denken Sie, Ihre Anklage gegen den Knaben anzubringen oder nicht? Sie haben geschworen. Verweigern Sie Ihr Zeugnis, so werde ich Sie wegen Nichtachtung der Richterbank in Strafe nehmen. Das werde ich beim...« Es ist und bleibt unbekannt, bei wem, denn der Schreiber hustete im rechten Augenblicke und ließ ein Buch zur Erde fallen, natürlich nur zufällig. Brownlow konnte endlich vorbringen, was er zu sagen hatte, und fügte hinzu, dass er die Hoffnung hege, der Richter werde die Gesetze so mild als möglich anwenden, wenn er es als erwiesen annehmen sollte, dass der Knabe, wo nicht selbst ein Dieb, doch mit Dieben in Verbindung stehe. »Er ist bereits hart beschädigt«, schloss er, »und ich fürchte, dass ihm sehr unwohl ist.« »Unwohl, so, so«, sagte Fang mit einem höhnischen Lächeln. »Du spielst mir hier keine Komödie, du kleiner Landstreicher. Das sage ich dir. Kommst mir damit nicht durch. Wie heißest du?« Oliver wollte antworten, aber die Zunge versagte ihm den Dienst. Er war totenblass und alles schien rund mit ihm zu gehen. »Wie heißest du, du verhärteter Schlingel?«, donnerte ihn Fang wiederholt an. Gerichtsdiener, wie heißt der Bube?« Der Gerichtsdiener beugte sich über Oliver und wiederholte die Frage, gewahrte aber, dass der Knabe wirklich nicht imstande war zu antworten und sagte daher, weil er wusste, dass der Richter sonst nur noch wütiger werden und eine noch härtere Strafe diktieren würde, »Er sagt, sein Name wäre Tom White, ihr Edeln.« »Wo wohnt er?« fragte Fangbiter. »Wo er eben kann«, erwiderte der gutherzige Gerichtsdiener abermals für Oliver. »Hat er Eltern?« »Er sagt, sie wären in seiner Kindheit gestorben, ihr Edeln«, entgegnete der Gerichtsdiener. Es war die gewöhnliche Antwort in Fällen dieser Art. Oliver hob bei der letzten Frage den Kopf empor, sah mit flehenden Blicken umher und bat mit schwacher Stimme um ein Glas Wasser. »Albernheiten«, sagte Fang, »hab mich ja nicht zum Narren, Bursch.« »Ich glaube wirklich, dass ihm unwohl ist, ihr Edeln«, wendete der Gerichtsdiener ein. »Ich weiß es besser«, fuhr Fang auf. »Gerichtsdiener, halten Sie ihn«, rief der alte Herr, »oder er sinkt zu Boden.« »Zurück, der Gerichtsdiener«, tobte Fang, »mag er, wenn's ihm beliebt.« Oliver bediente sich der freundlichen Erlaubnis und fiel ohnmächtig von seiner Bank herunter. Der Richter befahl, ihn liegen zu lassen, bis er wieder zu sich käme. Der Schreiber fragte leise, wie Mr. Fang zu verfahren gedachte. »Summarisch«, erwiderte Mr. Fang, »er wird 3 Monate eingesperrt, natürlich bei harter Arbeit.« Zwei Schließer schickten sich an, den ohnmächtigen Knaben in seine Zelle zu tragen, als plötzlich ein ältlicher, ärmlich, aber anständig gekleideter Mann atemlos hereintrat. »Halt, halt«, rief er, »um des Himmels Willen noch einen Augenblick Geduld!« Obgleich die Polizeibeamten die willkürlichste Gewalt über die Freiheiten, den guten Ruf und Namen, ja, fast das Leben der königlichen Untertanen, besonders der ärmeren Klassen zu üben pflegen und obgleich in den Polizeigerichten genug Dinge vorgehen, um den Engeln blutige Tränen auszupressen, so erfährt das Publikum doch nichts davon, ausgenommen durch das Medium der Tagespresse. Mr. Fang war daher nicht wenig entrüstet, einen ungebetenen Gast eintreten und so ordnungswidrig auftreten zu sehen. »Was ist das? Wer ist das? Werft den Menschen hinaus«, rief er. »Ich will und muss reden, Sir. Ich lasse mich nicht hinauswerfen. Hab's alles angesehen. Ich bin Besitzer des Buchladens. Ich verlange, beeidigt zu werden, Mr. Fang. Sie müssen mich anhören. Sie können es nicht wagen, mein Zeugnis zurückzuweisen, Sir.« Er war ihm recht und sah zu entschlossen aus, als dass der Richter es hätte wagen dürfen, ihn abzuweisen. Fang ließ ihm daher den Eid abnehmen und fragte darauf, was er zu sagen habe. »Ich sah 3 Knaben, 2 andere und diesen hier um den Herrn da herumschleichen, der vor meinem Laden stand und las. Der Diebstahl wurde von einem anderen Knaben begangen, und dieser war ganz erstaunt darüber, sah aus, als wenn ihn der Schlag gerührt hätte. »Warum kamen Sie nicht schon früher her?« »Ich hatte niemanden nach meinem Laden zu sehen und bin hergelaufen, sobald ich jemand auftreiben konnte.« »Also, der Ankläger las?« »Ja, Sir, in dem Buche, das er noch in diesem Augenblicke in der Hand hat.« »Ah, ist es bezahlt?« »Nein«, erwiderte der Buchhändler lächelnd. »Mein Himmel, das habe ich ganz vergessen«, rief der zerstreute alte Herr ganz unbefangen aus. »Vortrefflich, und Sie werfen sich zum Ankläger eines unglücklichen armen Knaben auf«, bemerkte Fang mit komisch aussehender Anstrengung, eine menschenfreundliche Miene anzunehmen. »Es scheint mir, Sir, dass Sie unter sehr verdächtigen und unehrenhaften Umständen zu dem Buche gelangt sind, und Sie mögen sich sehr glücklich schätzen, wenn der Eigentümer nicht als Ankläger gegen Sie auftreten will. Nehmen Sie sich dies zur Lehre, mein Freund, oder Sie verfallen doch noch einmal dem Gesetze. Der Knabe ist freizulassen. Räumen Sie das Gerichtszimmer.« Der alte Herr wurde unter Ausbrüchen der Entrüstung, die er nicht länger mehr zurückzuhalten vermochte, hinausgeführt. Er stand im Hofraume und sein Zorn verschwand. Oliver lag auf dem Steinpflaster, man hatte ihm die Schläfe mit Wasser gewaschen, er war weiß wie eine Leiche und zitterte krampfhaft am ganzen Leibe. »Armes Kind, armes Kind«, sagte Mr. Brownlow, sich über ihn hinunterbeugend. »Leute, ich bitte, schafft mir doch jemand sogleich einen Mietwagen an.« Gleich darauf fuhr ein leerer Wagen vorüber, Oliver wurde sorgfältig hineingehoben und auf einen Sitz gelegt, während der alte Herr auf dem anderen Platz nahm. »Darf ich Sie begleiten?« sagte der Bücherhändler. »Ja, ja, mein werter Herr«, erwiderte Brownlow, »ich habe Sie vergessen, verzeihen Sie, und da habe ich auch das unglückliche Buch noch. Steigen Sie geschwind ein, es ist keine Zeit zu verlieren.« Der Buchhändler setzte sich zu Brownlow und sie fuhren ab. Ende von Abschnitt 4, gelesen von Jos van Aken, Braunschweig, 24. Juli 2024.